Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Kann ich mehr Licht haben hier vorne, bitte? Halleluja. Halleluja. Preis den Herrn. Als erstes habe ich das Zeugnis von der Astrid. Astrid, oder möchtest du es selber erzählen oder soll ich es vorlesen? Einfach, was du bei den Gottesdiensten erlebt hast, wie du willst. Halleluja. Hast du es parat oder? Soll ich besser lesen? Okay, besser lesen, Halleluja. Okay, weil sie schreibt hier, am ersten Abend der Ausgießung vor knapp 4 Wochen schreibt sie, ich habe mit Jesus getanzt, es war so leicht, so schön, voller Freude. Dann bin ich mit Jesus zu einer Rutsche gegangen und wir sind zusammen tiefer gerutscht. Dort, wo wir dann waren, waren lauter Edelsteine und alles hat geglänzt und geglitzert, es war einfach so wunderschön. Es ist unbeschreiblich und kann mit Worten nicht beschrieben werden. Plötzlich war ein Download da. Ich bin gerecht gemacht. Ich bin geheiligt. Das ist alles die Wahrheit. Die wunderbare Schönheit Jesu wurde mir offenbar. Und da war so eine Schönheit, so eine wunderbare, unbeschreibliche Schönheit. Gleichzeitig Klarheit und Reinheit. So, so schön. Jetzt beim Niederschreiben merke ich, wie ich so eine Sehnsucht nach dieser Schönheit habe, dieser Schönheit noch mehr und tiefer zu begegnen. Nach dieser Begegnung habe ich gemerkt, dass sich etwas in meinem Inneren geweitet hat oder auch geöffnet hat. Es ist wie wenn mein Brustkorb jetzt ganz weit geöffnet ist und diese Öffnung ist dauerhaft. Sie ist immer noch da. 2. Abend. Mit dieser Weite in meinem Inneren bin ich in den Abend gegangen. Ich hatte den Herrn gebeten, mich an diesem Abend zu verändern. Ich wollte das unbedingt und habe gemerkt, wie ich mich etwas verkrampft habe, weil ich das so unbedingt wollte. Vielleicht geht es dir auch noch manchmal so. Aber da sagte Gott zu mir, ich kann mich fallen lassen. Ich darf einfach empfangen und da konnte ich loslassen. Ich hatte plötzlich so unbedingt den Wunsch, einfach nackt und bloß vor meinem Gott zu stehen und ich sagte ihm das und da begann ich plötzlich zu hüpfen und während ich hüpfte, fielen Kleidungsstücke von mir weg. Im Geist, ja, Halleluja. Deswegen Kleidungsstücke von mir weg. Und das waren Dinge, die ich im Alltag nie trage, wie zum Beispiel eine Weste ohne Ärmel. Also mit anderen Worten, unnütze Kleidungsstücke. Diese Bekleidungsstücke flogen einfach beim Hüpfen von mir weg und plötzlich hob ich beim Hüpfen vom Boden ab und hüpfte immer höher und höher und höher. Danach war ich den restlichen Abend in der Gegenwart Gottes. Es war so ein tiefer, unendlicher Frieden da. Es war so wunderschön an diesem Ort. Ich war außer Zeit und Raum. Ich war in der Ewigkeit. Die Zeit spielte überhaupt keine Rolle mehr. Ich habe schon gesagt, in diesen Ausgießungsgottesdiensten musst du deine Uhr am Eingang abgeben. Halleluja. Nein, kleiner Scherz. Du darfst sie anhaben, aber nicht draufschauen. Es war so wunderschön an diesem Ort. Ich war außer Zeit und Raum. Ich war in der Ewigkeit. Die Zeit spielte überhaupt keine Rolle mehr. So etwas habe ich noch nie erlebt. Nach diesem Abend wusste ich in meinem tiefsten Inneren, dieser Abend hat mich verändert. Am nächsten Tag wurde mir klar, dass mir mein Papa meinen Wunsch nach Veränderung erfüllt hat. Dann am Samstag habe ich mir von meinem Vater gewünscht, mir am Sonntag seine Liebe noch tiefer zu zeigen. Und das ging schon am Sonntagmorgen los. Seine Gegenwart war so mächtig da und ich spürte ihn so tief. Als ich nach dem Lobpreis auf meinem Stuhl saß, wurde mir plötzlich bewusst, dass ich unter einem Wasserfall sitze und dieser Wasserfall verströmte Liebe, die mein Innerstes tief berührte. Ich spürte den ganzen Gottesdienst über diesen Liebesstrom, der in mich hineinfloss und der auch mein Herz bearbeitete. Am Anfang spürte ich, wie da noch wie so eine kleine Ecke war, die da nicht hingehörte. Und ich spürte wie eine Massage, wie die Liebe diese Ecke bearbeitete. Nach dem Gottesdienst war diese kleine Ecke weg. Ich musste fast den ganzen Gottesdienst überweinen. Immer wieder kamen mir die Tränen bei der Predigt von Pastorin Irina. Die Liebe war so mächtig da. Und als du, also ich dann noch über das Beugen vor Gott sprachst, musste ich sehr weinen. Die Liebe war noch stärker da und hat mein ganzes Innerstes erschüttert. Mein Innerstes erbebte von dieser Liebe, dieser Größe und Souveränität des Vaters. Und gleichzeitig jubelte mein Herz innerlich. Gott liebt mich, Gott liebt mich. Dieser mächtige Gott liebt mich. Es war eine neue Offenbarung seiner unendlichen Liebe zu mir. Wir brauchen seine Liebe, die Liebe des Vaters. Sie lässt uns leben und macht unser Leben schön. Sein Wesen ist nur Liebe. Er will nur das Allerbeste für uns. Seine Liebe berührt schon wieder mein Herz und mir kommen schon wieder die Tränen. Ich bin so glücklich. Auch den Wunsch, seine Vaterliebe noch tiefer zu erleben, hat mir mein Vater erfüllt. Was ich aus diesen, das war nach 3 Ausgießungen hat sie das geschrieben, das ist also schon ein bisschen her, ich weiß nicht, was seitdem noch alles passiert ist. Was ich aus diesen 3 Ausgießungen noch geschenkt bekommen habe, wenn ich in der Bibel lese, ist ganz neu immer wieder solch eine manifeste Gegenwart Gottes da. Meine Liebe zu den Menschen hat zugenommen. Ich spüre eine neue Barmherzigkeit für meine Mitmenschen. Wenn ich für jemanden bete, ist eine neue, starke Gegenwart Gottes da. Ich spüre das Herz des Vaters, der sich nach seiner Schöpfung so sehr sehnt, und ich bete für all die noch verlorenen Menschen auf der ganzen Welt, die seine Liebe noch nicht kennen. Und ich weiß ganz fest, die Liebe ist die stärkste Kraft. Sie sprengt alle Ketten und nur sie bringt vollständige Heilung und Wiederherstellung in allen Bereichen unseres Lebens und im Leben unserer Mitmenschen. Amen. Ist es nicht stark? Halleluja. Weißt du, Jesus hat die Menschen angeschaut in der Welt und es heißt in Matthäus 9, Vers 38, er war bewegt, innerlich bewegt über sie, weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten hatten. Was brauchen Schafe, die keinen Hirten haben? Sie brauchen den guten Hirten, der sie umsorgt. Sie brauchen den guten Hirten, der sie liebt. Und Jesus hat gesagt, betet, dass Arbeiter ins Erntefeld kommen. Ja, die Ernte ist groß, aber Arbeiter sind wenige. Betet, dass Arbeiter ins Erntefeld kommen. Ihr Lieben, ich glaube, dass jetzt in dieser Zeit, während du berührt wirst einfach von der Liebe des Vaters, rüstet Gott dich zu, diese Liebe weiterzugeben. Am Anfang habe ich dieses Zeugnis aus Sachsen vorgelesen, wie sie, seitdem sie per Livestream hier zugeschaut hat und dann auch live dabei war, wie sie für Leute betet, die Sandy und sie werden berührt von der Liebe Gottes, weil sie ja einfach abspüren, dass sich etwas verändert hat bei ihr und sie werden hungrig nach dieser Liebe und so ist es bei dir, du wirst zu einem Träger dieser Liebe. Halleluja, er rüstet dich zu, ein Träger dieser Liebe zu sein. Oh, preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Oh, Shabbatah, Vater, ich bete wirklich von ganzem Herzen, Herr, dass du jeden Einzelnen heute Abend hier so tief berührst, mit deiner Liebe so einhüllst, so erfasst, mit deiner Liebe, Herr, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir hingehen sollen, wo wir uns hinwenden sollen, weil überall ist einfach deine Liebe. Überall um uns herum, in uns, Herr, überall, alles ist voll mit deiner Liebe. Alles um uns herum. Und wo wir so voll sind, Herr, dass wirklich alles in uns danach drängt und sagt, wo kann ich die Liebe weitergeben? Wo kann ich es weitergeben? Halleluja. Wo kann ich es fließen lassen? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Betet für Arbeiter im Erntefeld, hat Jesus gesagt. Betet für Arbeiter im Erntefeld. Weißt du, diese Bewegung Gottes, die jetzt beginnt, braucht Arbeiter, braucht Leute, die willig sind. Psalm 110, Vers 3 sagt Gott, mein Volk ist willig am Tage meiner Macht. Weißt du, es braucht Arbeiter im Erntefeld. Das sind nicht nur die Evangelisten, aber es sind auch Evangelisten. Es sind Leute, die Menschen von Jesus erzählen. Aber es sind auch die Lobpreiser, es sind auch die Hilfedienstler, es sind die einfach dazu beitragen, dass wirklich Gott seinen Geist ausgießt, kann, die ihren Platz einnehmen, egal wo das ist, die den Kindern dienen, die den Jugendlichen dienen. Gott ruft in dieser Zeit Arbeiter ins Erntefeld, weil mein Volk ist willig am Tage meiner Macht. Halleluja. Er ruft dich, deinen Platz einzunehmen. Weißt du, gemeinsam verändern wir die Welt. In ihm verändern wir die Welt. Wenn jeder seinen Platz einnimmt, verändern wir die Welt. Halleluja. Preist den Herrn. Hier ist noch ein Zeugnis, lese ich noch. Von der Elvira, nicht unsere Elvira hier, sondern eine andere Elvira. Sie schreibt hier Zeugnis. Seitdem Pastor Georg in besonderer Weise von Gott berührt worden ist, gießt sich die Kraft und der Geist Gottes sehr stark aus. Ich habe es zuerst am Livestream erlebt und bin daraufhin sofort nach Filderstadt zu einem Dienstagabend gefahren, wo die Menschen mit Feuer und dem Heiligen Geist gestärkt und getauft wurden. Das war schon sehr stark und Gott hat hier wunderbar gewirkt. Heute am 18.8., also das war jetzt am Sonntag, das Zeugnis ist jetzt gerade gestern erst reingekommen. Heute am 18.8. war ich im Gottesdienst. Viele Heilungen und Befreiungen sind passiert, insbesondere Heilungen der Haut, welche viele Menschen direkt bezeugt haben. Ich habe auch für mich beten lassen und war zutiefst berührt, denn der Mitarbeiter, der für mich gebetet hat, sprach Dinge über mich und mein Leben aus, die kein Mensch wissen kann. Das betraf sehr schwere Traumata, starke Verletzungen in meinem Leben und genau die Dinge, die am schwersten wiegen in meinem Leben. Gott sprach die Dinge aus, die mich zeitlebens beschäftigten, mit denen ich kämpfe. Mir liefen nur noch die Tränen, während ich spürte, wie ich innerlich davon befreit wurde. Durch diesen Mitarbeiter hat Gott ganz klar zu mir gesprochen. Dies in einer Nähe, Liebe und Klarheit, die ich so stark noch nicht erlebt habe. Gott hat mich aufgerichtet, mir gesagt, dass er mich liebt und er hat mich zum Tanzen eingeladen. Ja, zum Tanzen. Er weiß ja alles und eben auch, dass ich gerne tanze. Er hat mich vom Alten befreit und ich mich immens aufgebaut, so wie nur Gott, unser liebender Vater, es tun kann. Durch die persönlichen Erfahrungen, die ich durch die derzeitige Ausgießung nun mehrfach erlebt habe, kann ich klar und eindeutig sagen, dass diese Ausgießung und Kraft immer stärker und stärker wird. Gott will uns immer näher kommen und uns Kraft über Kraft geben. Das sieht, erlebt und spürt jeder, der dabei ist. Durch den Gottesdienst heute, also am Sonntag, war ich so voll gefüllt von der Power Gottes, wie ich es nie zuvor in meinem ganzen Leben erlebt habe. Ich musste mich zu Hause angekommen erst einmal 3 Stunden hinlegen, um diese Kraft im wahrsten Sinne des Wortes zu verkraften. Halleluja. Ich möchte allen Menschen mit diesem Zeugnis Mut machen, nach Filderstadt zu kommen, denen, die davon gehört haben, denen, die zweifeln, denen, die neugierig sind. Kommt, jetzt ist die Zeit. Gott ruft alle Menschen in seiner für uns unermesslich großen Liebe. Kommt, denn Gott hat seine Arme weit zu jedem Menschen hin ausgestreckt. Amen. Halleluja. Sag mal zu jemand neben dir, Gott hat seine Arme weit zu dir hin ausgestreckt. Weit. Halleluja. Halleluja. Und ihr Lieben, in Jakobus 4, Vers 5 sagt der Jakobus, dass Gott sich eifersüchtig sehnt nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Und die Übersetzung, das Buch, also heißt die Übersetzung, das Buch Übersetzung, Bibelübersetzung, übersetzt Jakobus 4, 5 folgendermaßen, und das finde ich super, er sagt hier, voller Sehnsucht verlangt es Gott nach einer ungebrochenen Beziehung mit dem Geist, den er in uns Menschen wohnen ließ. Voller Sehnsucht verlangt Gott nach einer ungebrochenen Beziehung mit deinem Geist. Ist das nicht der Hammer? Das ist sein Verlangen, das ist seine Sehnsucht. Gott begehrt dein Herz, Gott begehrt dein Geist, Gott begehrt dein Innerstes in seiner Liebe ganz und gar mit Haut und Haar. Im Griechischen dieses Wort für Begehren oder Verlangen heißt so viel wie liebendes Begehren, das nach dem vollen Besitz des Geliebten verlangt. Liebendes Begehren, das nach dem vollen Besitz des Geliebten verlangt. Das ist das Verlangen, mit dem Gott nach dir verlangt. Amen. Mit dem Gottes Liebe nach deinem Herzen, nach deinem Geist verlangt. Und jetzt passt gut auf, jetzt kommt's nämlich. Die Wahrheit ist, und das sagt uns die Bibel, die Wahrheit ist, dass tatsächlich auch dein Geist diese selbe Sehnsucht in sich trägt. Auch dein Geist sehnt sich nach nichts so sehr, ob dir das immer bewusst ist oder nicht. Weißt du, oft wird das überlagert durch Ablenkungen und manche Menschen in der Welt haben das so stark abgetötet, dieses Verlangen ihres Geistes. Sie wollen nichts wissen von Gott, sie haben ihr Leben ohne Gott gelebt. Sie haben einfach sich damit eingerichtet, haben gesagt, es gibt keinen Gott, was weiß ich. Alles ist Zufall, alles ist sinnlos. Irgendwelche Philosophen haben sie vielleicht gelesen, die ihnen gesagt haben, hey, alles ist sinnlos, für alles gibt es eine rationale Erklärung, du kommst in dieses Leben. Und dann stirbst du irgendwann und jetzt guck halt, dass du das Beste draus machst. Aber die Wahrheit ist, ihr tiefstes Innerstes, das tiefste Innere jedes Menschen, und weißt du, vielleicht bist du heute Abend hier oder du schaust über Livestream zu und du sagst auch, ja, eigentlich, ich habe kein besonderes Interesse an Gott, oder vielleicht bist du per Zufall in den Livestream reingeraten oder du bist hier heute Abend per Zufall. Was heißt per Zufall? Es gibt sowieso keinen Zufall. Ich glaube, dass du hier bist durch göttliche Verabredung. Amen. Warum bist du hier? Weil Gottes Geist sich nach deinem Geist sehnt. Und die Wahrheit ist, auch dein Geist, ob du dir das bewusst bist oder nicht bewusst bist, auch dein Geist sehnt sich nach dieser ungebrochenen Beziehung mit dem Vater. Amen. Der Jünger Philippus hat zu Jesus gesagt in Johannes 14, Vers 6, einen ganz einfachen Satz. Er hat ihm eine Bitte gegeben. Er hat gesagt, Jesus, zeig uns den Vater. Mit anderen Worten, offenbar uns den Vater. Bring uns in Begegnung mit dem Vater. Bring uns in Verbindung mit dem Vater und es genügt uns. Amen. Mit anderen Worten, du kannst auch übersetzen, zeig uns den Vater und es ist genug für uns. Darin haben wir alle Genüge. Darin haben wir alles, was wir brauchen. Wenn wir den Vater erkennen, hat Philippus mit anderen Worten gesagt, dann haben wir alles, was wir brauchen. Dann sind wir zufrieden. Dann sind wir gesättigt. Dann sind wir erfüllt. Also so viele auch Zeugnisse, die kommen, sagen auch, ja, nach diesem Abend, ich war so voll mit der Kraft Gottes, ich war so erfüllt, so ganz tief, weißt du, tief drin erfüllt. Nicht nur eine Berührung, nicht nur oberflächlich ein bisschen zack, zack, zack, sondern wirklich tief erfüllt. Warum? Weil der Vater uns begegnet und die tiefste Sehnsucht deines Geistes, deines Herzens ist diese Begegnung mit dem Vater und seine tiefste Sehnsucht ist diese Begegnung mit dir. Amen. Und dafür kam Jesus. Also der ganze Auftrag von Jesus, Johannes 17, Vers 6, sagt es Jesus, ja, 17, Vers 6 ist es, glaube ich. Da sagt er, er betet ja zum Vater da, das ist sein hohepriesterliches Gebet, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und dann sagt er zum Vater, er sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Mit anderen Worten, wenn die Bibel spricht von deinen Namen, der Name in der Bibel ist immer das Wesen, ist die Essenz, der Name ist die Essenz. Ja, Vater an sich ist ja kein direkter Name, aber es ist das Wesen des Vaters, um das es geht. Und Jesus sagt, ich habe ihnen dein Wesen offenbart. Mit anderen Worten, ich habe ihnen gezeigt, wie du wirklich bist. Und jetzt bezahle ich diesen Preis für sie, damit sie wirklich ungetrübt und ohne abgehalten zu sein zum Vater kommen können, damit diese Trennung aufgehoben ist. Jesus hat gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit die Trennung zwischen uns und dem Vater endgültig aufgehoben wird und damit unser tiefstes Bedürfnis gestillt wird. Und damit gleichzeitig sein tiefstes Bedürfnis. Also eifersüchtig sehnt er sich. Es ist gewaltig. Weißt du, wusstest du, dass Gott eifersüchtig sein kann? Ja. Siehst du das ganze Alte Testament, wie eifersüchtig er war in Bezug auf die ganzen Götzen, die das Volk Israel hatte. Immer wieder kannst du es finden. Ja. Das war das Schlimmste für Gott, dass sie anderen Göttern nachgelaufen sind. Ja. Also heute heißen die Götter nicht mehr Baal und Astarte oder wie auch immer oder Moloch oder sonst was, sondern heute heißen sie, keine Ahnung, Handy oder Geld oder Partnerschaft oder Sex oder was auch immer, einfach dem, wo du abgelenkt wirst und wo einfach deine ungeteilte Liebe, wo deine ungeteilte Liebe weggezogen wird von dem, der eifersüchtig sich danach sehnt, dich zu lieben. Und wo deine tiefste Erfüllung darin liegt, diese Liebe zu erleben. Amen. Wie von euch haben schon gemerkt, wie von euch haben schon mal so eine Dattelzeit am Handy gehabt, ja, wo du einfach, bist irgendwie nicht weggekommen, eigentlich hattest du nichts mehr zu gucken, aber du hast halt einfach immer weiter geguckt und man kann ja immer irgendwas gucken. Dann guckst du mal Nachrichten, guckst du hier, guckst du da. Und wie viele hatten das Empfinden dann so, je länger das ging, du hattest irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie so, es ist unbefriedigend. Oder? Ist es so? Also mir ist schon so gegangen, mir geht es so. Weißt du, wenn ich anfange, das ist nicht erfüllend, verstehst du? Da ist nicht diese Erfüllung. Aber wie viele von euch haben schon gemerkt, wenn du dich mehr mit Gott füllst und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen blätterst und noch ein bisschen liest und noch ein bisschen, weißt du, du musst dich entscheiden entgegen die Ablenkung und noch ein bisschen mehr von Gott aufnehmen und noch ein bisschen Lobpreis und noch ein bisschen. Wie viele haben gemerkt, dass je mehr du aufgenommen hast, umso erfüllter warst du am Ende? Amen. Ist so. Halleluja. Warum? Weil das unser tiefstes Bedürfnis ist. Da ist vollkommene Sättigung im Vater. Amen. Und heute Abend, das glaube ich von ganzem Herzen, möchte Gott jedem von uns diese vollkommene Sättigung im Vater geben. Vielleicht muss er bei dem einen oder anderen noch erst noch was zur Seite schieben, irgendwas, was dich noch belegt hat, ein altes Trauma vielleicht, vielleicht irgendeine Lieblingssünde oder was auch immer es ist, vielleicht muss er erst noch was zur Seite schieben, aber ich sag dir, eifersüchtig sehnt er sich danach, diese ungebrochene Beziehung mit dir zu haben. Das heißt, er kommt durch. Amen. Wenn du ihn lässt, kommt er durch. Amen. Wenn du es zulässt, kommt er durch. Wenn du sagst, okay, Herr, ich glaube deinem Wort, okay, Herr, ich will das, dann kommt er durch. Amen. Und dann wirst du hier nach Hause gehen in dieser vollkommenen Sättigung. Amen. Die Bibel nennt diese Sättigung übrigens auch Shalom. Shalom ist das hebräische Wort für Frieden, aber das hebräische Wort für Frieden bedeutet nicht nur in unserem Sinne Frieden, im Sinne von, okay, Abwesenheit von Krieg oder einfach Ruhe oder so, sondern Shalom im Hebräischen bedeutet vollkommene Genüge in jeder Hinsicht, vollkommene Sättigung, ja. Sättigung körperlich, Sättigung seelisch, Sättigung geistlich, Sättigung in jedem Bereich, einfach Shalom, weißt du, völlige gesättigter Frieden, gesättigte Ruhe. Amen. Hebräer 4, Vers 9 heißt es, also bleibt noch eine Sabbatruhe übrig oder ist noch eine Sabbatruhe vorbehalten dem Volk Gottes. Da ist dieser Ort der Sättigung, da ist dieser Ort der Ruhe, an den er dich führen möchte. Es ist dem Volk Gottes vorbehalten, sagt Hebräer. Es ist für dich. Amen. Also bevor Jesus kam, gab es diese Sättigung nicht wirklich. Für Menschen. Nur wenn Gott wirklich souverän eingegriffen hat und Leute wie Mose oder David oder andere berührt hat, dann konnten sie etwas davon schmecken, konnten sie etwas davon erleben. Aber es war noch der alte Bund, der größte Teil des Volkes war jenseits von diesem Shalom. Aber jetzt leben wir im neuen Bund und der Zutritt ist frei. Halleluja. Das heißt, der Shalom ist für dich. Der Shalom ist für dich vorbereitet. Da ist eine Sabbatruhe für dich vorbehalten heute Abend. Halleluja. Und er möchte dich an diesen Punkt führen. Und das hat nichts mit Schläfrigkeit oder irgendwas zu tun, sondern es hat einfach mit diesem tiefen Gesättigtsein in ihm. Weißt du, der Kern der Offenbarung von Jesus ist die Offenbarung des Vaters, habe ich gesagt. Dein Wesen, deinen Namen habe ich ihnen offenbart. Und der Kern des Wesens des Vaters, was ist der Kern des Wesens des Vaters? Liebe. Amen. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Gott ist Liebe. Das heißt, der Kern des Wesens des Vaters ist Liebe. Und zwar Agape-Liebe. Das heißt, selbstlose Liebe. Was ist selbstlose Liebe? Selbstlose Liebe will das Beste, uneigennützig, das Beste für den, den sie liebt. Richtig? Das ist selbstlose Liebe, ohne Hintergedanken, ohne irgendwas für sich zu wollen, ohne an irgendwas anderes zu denken. Einfach das Beste für dich und für mich. Das ist der Kern von Liebe. Deswegen kannst du auch sagen, Gott ist gut. Amen. Und weißt du, Gott ist gut. Das hat eine Tiefe, die du, wenn du es erstmal so sagst, zunächst mal gar nicht ganz erfassen kannst. Aber Gott ist gut. Bedeutet eigentlich, dass alles, was Gott auf seinem Herzen hat für dich, alles, was er sich vorstellt für dich, alles, was er tut für dich, von Anfang bis Ende, immer und nur das Beste ist für dich. Amen. Weil er dich selbstlos liebt. Amen. Er erzieht dich nicht durch Zorn und Ärger, sondern er erzieht dich durch selbstlose Liebe. Er will dein Bestes. Deswegen heißt es Jakobus 1, Vers 17, nur gute und vollkommene Gabe kommt von Gott, dem Vater des Lichts. Amen. Nur gute Gabe. Und weißt du, hier kommt der entscheidende Punkt. Wir müssen in den Glauben eintreten, dass das die Wahrheit ist. Amen. Weißt du, wir bekennen so leicht und sagen, Gott ist gut. Das sagt man im christlichen Kreis immer, ja, Gott ist gut und so weiter. Aber weißt du, was heißt Gott ist gut? Gott, weißt du, wenn Gott Liebe ist, dann ist er immer gut und dann ist alles, was er tut, gut und dann kommt nur Gutes von ihm. Das heißt, du hast eine sichere Grundlage, um in jeder Lebenslage, wodurch du auch immer gerade hier auf dieser Erde gehen musst, um in jeder Lebenslage immer Frieden zu haben. Immer Shalom zu haben. Weißt du, selbst wenn dir deine Seele vom Sichtbaren her vielleicht gerade Grund zur Panik hat, selbst wenn deine Seele im Sichtbaren, aus welchen Gründen auch immer, gerade wie im Viereck springt, ja, hast du schon mal erlebt, die Seele springt im Viereck, hier in dein, weiß nicht mehr ein noch aus. Selbst wenn deine Seele meint, sie hat allen Grund zum Jammern, zum Beschweren, zum was auch immer, zum Unglücklichsein, zum Unzufriedensein, dann gilt ein für alle Mal, Gott ist gut. Und wenn du ihm vertraust, kann in deinem Leben nichts passieren, was nicht gut ist für dich. Amen. Alles, was passiert in deinem Leben, wenn du ihm vertraust, ist immer gefiltert. Ich nenne es mal gefiltert. Gefiltert durch die Vaterliebe Gottes. Du verstehst es vielleicht nicht immer im ersten Moment. Du denkst im ersten Moment, was hat das jetzt mit der Vaterliebe Gottes zu tun, dass das so ist in meinem Leben oder dass das so passiert. Weißt du, der entscheidende Punkt ist, wie unsere ungläubige Seele muss Buße tun von diesem Unglauben, dass Gott gut ist. Weil das ist unser tiefstes Problem. Und das ist das tatsächlich, was uns daran hindert, diese ungebrochene Beziehung zum Vater zu erleben. Dieser Zweifel, dieser Gedanke, dieser Restgedanke, dass am Ende es vielleicht doch Gott nicht wirklich gut meinen könnte. Dieser Gedanke, dass wir am Ende vielleicht doch irgendwo noch ein Recht haben könnten oder einen Grund haben könnten, depressiv zu sein, rebellisch zu sein, einfach ihn anzuklagen oder einfach zu sagen, ich verstehe nicht, was es soll und überhaupt und ich bin der Ärmste und was auch immer. Also wenn du glaubst, dass Gott gut ist, wer von euch glaubt, dass Gott gut ist? Okay, ja, dann sind wir theologisch schon mal auf einer Stufe. Aber der Punkt ist der, zwischen dem theologischen Glauben und dem realen Glauben ist manchmal ein Unterschied. Ja? Zwischen dem Glaubenssatz und zwischen dem realen entsprechend es leben, ist ein Unterschied. Wenn du glaubst, dass Gott gut ist, dann weißt du zum Beispiel Römer 8, Vers 28, Paulus sagt es, er sagt, wir wissen aber, sag mal, ich weiß aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten oder zum Besten mitwirken, denen, die nach seinem Namen berufen sind. Halleluja. Das heißt, du musst dich ein für alle Mal festlegen, egal was morgen vor deiner Tür wartet, keine Ahnung, was kann ja alles Mögliche warten. Morgen, was weiß ich, steht ein Polizist vor der Tür und sagt, sie sind verhaftet. Was auch immer, du denkst, hä? Also das Nächste, was kommt, ist der Gedanke, Gott ist gut. Und er hat einen guten Plan für mein Leben. Wie auch immer, was auch immer, wie auch immer das aussieht, Gott ist gut. Amen. Halleluja. Also so tief will Gott, dass wir das verinnerlichen. So tief will er, dass wir auch, weißt du, dass wir selbst in den scheinbar schlimmsten Situationen daran festhalten, Gott ist gut. Wenn du nachts aufwachst, egal was ist, du hast vielleicht einen Albtraum gehabt, der nächste Gedanke ist, Gott ist gut. Gott ist gut. Und deshalb, weil Gott gut ist und weil du glaubst, dass Gott gut ist, hast du Shalom, hast du Frieden, hast du diese Gewissheit, hast du diese Sicherheit. Alles dient mir zum Besten. Das heißt nicht, dass du alles passiv hinnimmst, was irgendwie dein Weg kommt. Gott hat uns auch Autorität gegeben, um Dinge zu ordnen und Krankheit zu befehlen und Dämonen auszutreiben und so weiter, all diese Dinge. Das heißt nicht, dass du alles passiv hinnimmst, aber es heißt, dass deine Grundausgangsposition ist, Gott ist gut, er liebt mich selbstlos, er sagt, ich kenne ja die Gedanken, die ich über dir habe, Gedanken zum Shalom und nicht zum Unheil, um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Amen. Halleluja. Nur gut. Römer 5, Vers 1 heißt es für uns im Neuen Bund, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, also weil wir Gott vertrauen, weil wir Jesus vertrauen, im Erlösungswerk vertrauen, sind wir gerechtfertigt, so haben wir Frieden, sag mal Frieden, Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade oder der unverdienten Gunst beim Vater, durch den wir Zugang erlangt haben zu dieser Gunst, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Amen. Halleluja. Weißt du, je mehr du dich in der Liebe des Vaters sättigst, je mehr du dich in diesem Bewusstsein sättigst, und weißt du, es gibt eine sichere Grundlage dafür. Und diese sichere Grundlage ist nicht ein Gefühl, verstehst du? Diese Ausgießungsgottesdienste sind nicht dafür da, dass wir dich von einem bestimmten Gefühl abhängig machen wollen oder du von einem bestimmten Gefühl abhängig werden sollst oder du sagst, oh ja, heute habe ich wieder Liebe gespürt, jetzt weiß ich wieder, dass der Vater mich liebt. Nein, deine feste Grundlage ist nicht ein Gefühl, sondern deine feste Grundlage ist das Wort Gottes. Amen. Und das Wort Gottes sagt dir, Gott liebt dich. Ich habe es am Sonntag gesagt, Gott liebt dich genauso, wie er Jesus geliebt hat. Er steht genauso hinter dir, wie er hinter Jesus stand. Er ist genauso begeistert über dich, wie er über Jesus begeistert ist. Und er ist genauso eifersüchtig darauf bedacht, dass jeder Tag deines Lebens 100% nach seinem perfekten, guten Willen abläuft, wie er das bei Jesus bedacht war. Amen. Glaubst du das? Halleluja. Psalm 139, Vers 16 heißt es, meine Urform sahen seine Augen und in sein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, ehe auch nur einer von ihnen gemacht worden war. Amen. Das heißt, Gott hat im Himmel einen perfekten Plan für dein Leben. Gott hat im Himmel einen perfekten Plan für dein Leben gemacht. Und ich sage dir, dieser Plan kommt zustande. Also das ist nicht ein ferner Traum, sondern alles, was du tun musst, ist ihm vertrauen. Und wenn du ihm vertraust, wirst du am Ende feststellen, der perfekte Plan ist zustande gekommen. Also zwischendurch bist du vielleicht mal verwirrt und denkst, ist das jetzt der perfekte Plan für mein Leben? Kann das wirklich sein? Aber du vertraust ihm. Die Corrie ten Boom hat da mal ein super Bild gebraucht. Die hat gesagt, mit unserem Leben ist es wie mit einem Teppich. Wer kennt so einen Webteppich? Ja? Wenn du den Webteppich auf der Rückseite anschaust, das ist ein totales Chaos. Alles durcheinander. Die Fäden gehen durcheinander. Einfach ein totales Chaos. Das ist, wenn du dein Leben von der natürlichen Seite manchmal anschaust. Denkst du, ist ja total chaotisch. Aber weißt du, Gott sagt, dreh den Teppich mal um. Und schau es von meiner Perspektive an. Und dann ist da das perfekte Muster. Und plötzlich, und eines Tages im Himmel werden wir es alle ganz genau sehen. So wir sagen, wow, also das war notwendig, damit dieses Muster hervorkommt. Und während du drin gesteckt hast, hier auf der Erde, dachtest du, nein, das gibt's ja gar nicht. Herr, was hast du dir gedacht? Und Gott sagt, ich mache nur meinen Job. In meinem Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden. Ehe nur einer von ihnen gemacht wurde. Ich webe die Tage deines Lebens zusammen, sodass perfekte Frucht hervorkommt. Alles, was es braucht, ist, dass du glaubst, dass Gott gut ist. Und ich glaube, dass Gott heute Abend wirklich aus unseren Herzen jeden Rest von Zweifel, dass Gott gut ist, wegnehmen will. Weißt du, ganz ehrlich, ich glaube, dass es in den allermeisten von uns noch irgendwelche Reste von Zweifel gibt. Auch in meinem Herzen gibt es manchmal, stelle ich manchmal fest, da war noch ein Rest von Zweifel, da habe ich es jetzt doch gerade nicht geglaubt, dass Gott wirklich gut ist und dass er wirklich den besten Plan für mein Leben hat. Aber weißt du, Gott möchte uns freisetzen von jedem Rest von Zweifel, dass Gott wirklich gut ist. Halleluja. Er möchte dich von den Lügen des Teufels befreien. Amen. Weil der Teufel lügt dich den ganzen Tag an und sagt, ja, schau mal da und das und jenes und das passt nicht und so. Und er versucht Misstrauen zu säen, weißt du? Er versucht Misstrauen zu säen in unsere Seelen, Misstrauen, dass Gott gut ist. Und er versucht dir zu sagen, ach, du bist sowieso völlig vom Weg abgekommen, bist ja völlig neben der Spur. Und weißt du, der Punkt ist der, Gott ist so gut, dass selbst wenn du Fehler machst und ich verrate dir ein Geheimnis, du wirst auf deinem Weg Fehler machen. Aber weißt du, genau das ist die Webkunst Gottes, dass er selbst die Fäden, die du fehlerhaft einwebst in den Teppich, dass er die noch mit dazu benutzt, um am Ende das perfekte Muster hervorzubringen. Amen. Das ist so. Halleluja. Selbst da, wo du einen Umweg machst, ja, vielleicht musst du mal zwischendurch Buße tun und wieder zurückkommen und wieder klar Schiff machen und so weiter, insbesondere wo du Gott nicht vertraut hast. Aber in dem Moment, wo du wieder zurückkommst, weißt du, Gott benutzt selbst die krummen Fäden in deinem Teppich, um ein wunderschönes Muster hervorzubringen. Er hat alles mit eingeplant. Das kann nur Gott, unser Vater. Er ist perfekt, er ist nur gut. Er liebt dich so sehr und er webt an deinem Teppich. Halleluja. T.L. Osborne hat so ein wunderbares Zitat gebracht, das ich einfach liebe. Ich habe es immer mal wieder schon zitiert. Da sagt er, bevor du geboren wurdest, existiertest du in seinen Gedanken, in seinem Plan. Er wusste, dass dich die Welt jetzt in dieser Zeit braucht. Oh, ihr Lieben, ich glaube, die Welt braucht uns jetzt in dieser Zeit wie nie zuvor. Jeden von uns, jeden. Halleluja. Die Welt braucht dich. Er plante dich für eine besondere Aufgabe, die niemand außer dir hier auf Erden erfüllen kann. Denn niemand kann das tun, was du hier auf Erden tun sollst. Halleluja. Weißt du, das ist auch seine Liebe, die Einzigartigkeit. Also du bist nicht einfach irgendein Platzhalter, wo Gott sagt, hör, wenn du es nicht machst, dann habe ich einen anderen. Also das sagen wir manchmal so schön, sagen wir, ja gut, man kann jeden ersetzen, natürlich. Weißt du, natürlich kannst du sagen, ja gut, wenn jemand nicht Ja sagt zu seinem evangelistischen Dienst, dann kann Gott einen anderen berufen als Evangelisten, das kann er alles tun. Aber ich sag dir, keiner ist gleich wie der andere. Und die einzigartige Berufung, die der hatte, der Nein dazu gesagt hat, die kann nicht einfach ein anderer ersetzen. Sondern du hast eine einzigartige Berufung, Gott hat einen einzigartigen Plan für dein Leben und alles, was es braucht, ist, dass du dich dem Vater bedingungslos anvertraust und er wird dafür sorgen, dass es zustande kommt. Alles, was du tun musst, ist immer wieder dafür sorgen, dass einfach jedes Misstrauen aus deiner Seele rausgeht, dass Gott gut ist. Und wenn dieses Misstrauen draußen ist, ich sagte, dann kommt der Shalom. Dann kommt die Sättigung. Dann kommt der Frieden. Gott ist gut, er macht's gut. Ich weiß es zwar vielleicht gar nicht genau, wie das alles läuft und wo das alles hinführt, weil ich weiß momentan gar nicht. Ich weiß immer nur von einem Gottesdienst zum anderen, was Gott tut. Hä? Verstehst du? Halleluja. Aber weißt du, ich weiß, Gott ist gut und er führt uns perfekt und er bringt seinen perfekten Plan zustande. Mit jedem von uns. Er bringt jeden von uns genau in das hinein, was er vorhat. Du musst dich nicht auskennen. Also ich kenne mich nicht aus. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so genau, was wir momentan tun. Ist so, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nicht den vollkommenen Plan. Ich schaue nicht schon immer auf die Rückseite vom Teppich und kann schon das komplette Muster sehen. Nein. Niemand von uns kann das wirklich. Aber Gott will, dass wir ihm vertrauen. Weißt du, wenn er dir die ganze Zeit das perfekte Muster schon vor die Nase halten würde, dann müsstest du ihm nicht mehr vertrauen. So einfach ist es. Aber er will dein Vertrauen. Halleluja. Aber wenn du glaubst, dass Gott gut ist, und jetzt sage ich dir noch was, wenn du glaubst, dass Gott gut ist, dann kannst du es dir leisten, zu seinen Füßen zur Ruhe zu kommen. Amen. Also Maria, die sich zu den Füßen von Jesus gesetzt hat und ihm einfach nur zugehört hat, konnte das tun, während gleichzeitig ihre Schwester ja emsig umhergesaust ist und sie auch gleichzeitig beschuldigt hat, dass sie zu wenig macht und was weiß ich was. Ja. Aber sie konnte zu den Füßen von Jesus sitzen, einfach weil sie geglaubt hat, dass Jesus gut ist und damit Gott gut ist und dass er den perfekten Plan für ihr Leben hat. Und sie konnte zu seinen Füßen sitzen und empfangen und empfangen und sich sättigen und sättigen und sättigen. Und genau das will Gott, dass du das tust in dieser Zeit, jeden Tag dich sättigst in seiner Liebe, jeden Tag dich nährst von seiner Liebe, jeden Tag zur Ruhe kommst vor ihm in diesem tiefen Vertrauen, dass Gott gut ist. Und dann kannst du aufstehen von deinem Sitzen zu seinen Füßen. Ja, du kniest dich zu seinen Füßen nieder und sagst, oh, danke Herr, du bist so gut. Danke für deine guten Pläne. Komm einfach mit deinem Geist, gebe mich drüber. Mach du, was du möchtest heute an diesem Tag. Ich habe keinen Plan. Du hast den Plan. Also übernimm du und dann lässt du dich übernehmen von seiner Liebe. Halleluja. Und ich mache es jetzt ein bisschen kürzer. Ich bleibe jetzt nicht so lange, wie du dann bleibst. Halleluja. Sondern dann stehst du wieder auf. Und dann gehst du und handelst du und arbeitest auch für Gott. Weißt du, wir arbeiten auch für Gott. Amen. Es ist nicht so, dass wir alle immer nur passiv da sitzen. Sondern es ist eine Zeit für alles. Es ist eine Zeit zum Niederfallen, eine Zeit zum zu seinen Füßen sitzen und es ist eine Zeit zum Aufstehen und für ihn zu arbeiten und Frucht zu bringen. Aber weißt du, du stehst auf und du arbeitest und du bringst Frucht aus einer völlig anderen Ebene heraus. Nämlich aus dieser tiefen inneren Gewissheit heraus, Gott ist für mich. Gott steht hinter mir. Was auch immer ich anpacke, Gott packt mit an. Gott ist mit dabei. Und da ist eine Leichtigkeit drin. Weil immer wenn du glaubst, dass Gott nicht gut ist, dann musst du es ja selber machen. Dann musst du ja selber mit eingreifen, musst ja selber gucken. Ja? So wie damals, als sie die Bundeslade transportiert haben und sie ist gerutscht. Und dann dachten sie, oh, wir müssen ein bisschen nachhelfen, dass sie nicht fällt. Es war nicht so gut damals. Ja, preis den Herrn, dass wir im neuen Bund leben. Halleluja. Fällt es nicht ganz so schnell tot um. Naja, sagen wir, es gibt Extreme. Ja? Hananias und Sapphira sind so Beispiele. Also man kann sich schon auch das Leben verkürzen, aber das sind dann schon wirklich extreme Fälle des Herzens. Ja, ja, Mann, Gott ist heilig, Halleluja. Aber weißt du, ich glaube trotzdem, Hananias und Sapphira sind beim Herrn, weil sie haben an Jesus geglaubt. Sie haben zwar ihr Leben verkürzt, aber ich glaube, sie sind beim Herrn, weil sie haben an Jesus geglaubt. Sie haben nur halt, waren unaufrichtig in ihrem Herzen, was diese eine Sache angeht. Ich glaube nicht, dass sie deswegen verdammt sind, aber okay. Halleluja. Darüber wollte ich jetzt nicht predigen, Halleluja. So. Sondern ich wollte darüber predigen, dass du aufstehst aus dieser Zeit mit dem Herrn in diesem Bewusstsein. Hey, ich bin sein geliebter Sohn. Ich bin seine geliebte Tochter. An mir hat er Gefallen gefunden. Amen. Er steht hinter mir. Zephania 3, Vers 17. Oh, das ist einer meiner Lieblingsbibelverse. Wer weiß, was in Zephania 3, Vers 17 steht? Halleluja. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er freut sich über dich mit Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Halleluja. Amen. Weißt du, du gehst los, du gehst in den Tag, weißt du, du lässt dich füllen und sättigen vom Vater und dann gehst du los und gehst zur Arbeit oder was auch immer oder deine Kinder versorgen oder was auch immer du tust oder dem Herrn dienen in der Gemeinde oder was auch immer und hinter dir ist das Jauchzen des Herrn. Er jauchzt über dich mit Fröhlichkeit und sagt, juhu, da kommt einer meiner geliebten Söhne, da kommt eine meiner geliebten Töchter anmarschiert, um diese Welt zu verändern. Ich bin hinter ihr, ich stärke ihr den Rücken bei allem, was sie tut. Ich schweige in meiner Liebe. Boah. Amen. Halleluja, ist der Hammer. Wusstest du, dass alles, was Gott über uns tut, auch wir über ihn tun? Wir freuen uns über ihn mit Fröhlichkeit. Wir schweigen in unserer Liebe. Boah, Herr, Hammer. Wir jauchzen über ihn mit Jubel. Aber es geht von ihm aus. Er hat uns zuerst geliebt. Es geht von ihm aus. Zuerst hat er über dich gejubelt. Zuerst hat er über dich geschwiegen. Zuerst hat er sich über dich gefreut. Und am Ende freust du dich. Und am Ende jauchst du. Und am Ende schweigst du in deiner Liebe. Halleluja. Amen. Also das ist die ungetrübte Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Zwischen dem Vater und der Tochter. Halleluja. Du gehst als einer, der gesättigt ist in Gott. Psalm 23. Psalm 23 ist der Psalm dessen, der weiß, dass Gott gut ist. Psalm 23 ist der Psalm dessen, der weiß, dass Gott mein guter Vater ist. Der Herr ist mein Hirte. Mit anderen Worten, er hat mich im Blick. Der Hirte hat immer die Schafe im Blick. Der weiß genau, der kennt die Schafe und er weiß genau, wo die unterwegs sind. Amen. Der Herr ist mein Hirte. Er hat mich im Blick. Ich bin im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Wie macht er das? Er hat so viele Schafe. Ja, deswegen ist er Gott. Amen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Englisch, I shall not want, heißt es in einer Übersetzung. Das heißt mit anderen Worten, ich werde nichts mehr wollen. Ich brauche nichts mehr. Ich habe alles, was es braucht. Weil er mein Hirte ist. Weil er mich sättigt. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Lecker Gras. grüner als es nur grün sein kann. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er erquickt meine Seele. Das heißt, er gibt mir immer wieder neuen Schwung. Er führt mich zum frischen Wasser. Er leitet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Das heißt, er hat dich im Blick. Amen. Das Navi ist immer noch an. Auch wenn du mal falsch abbiegst, sagt er, okay, drehen Sie um in der Sackgasse. Amen. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, also auch wenn ich mal, oder durchs finstere Tal, so steht es eigentlich da im Wörtlichen, und wenn ich schon gehe durchs finstere Tal hindurch, wenn ich durch eine finstere Phase gehe, sozusagen, die für mich dunkel aussieht, dann fürchte ich trotzdem kein Unglück, weil du bist bei mir, du, der du gut bist, bist auch da drin bei mir und es wird mir zum Besten dienen. Dein Stecken und Stab trösten mich, es wird mir zum Besten dienen. Halleluja. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich meine, das ist der Hammer. Wie gut kann Gott noch sein? Amen. Also alle schauen dich an, die Feinde, alle, die gegen dich sind, die ganzen Mobber am Arbeitsplatz oder was immer, welche Situation auch immer du hast, die Dämonen, die dich töten wollen oder sonst irgendwas. Und sie sind verdammt dazu zuzuschauen, wie dein Vater dir die besten Leckereien auftischt. Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott heute Abend, unser Vater, wieder einige Leckereien auftischt. Schon dabei aufgetischt hat. Amen. Und er sagt, hey, komm und iss, selbst im Angesicht deiner Feinde. Egal, was um dich herum los ist, iss. Denn du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Oh, das heißt, du gibst mir immer neue, frische Power. Halleluja. Psalm 92 ist da übrigens auch, ist echt genial, Halleluja. Wo habe ich das? Genau, Irina hat es ausgedruckt. Psalm 92, Vers 11, hier heißt es, mir aber verhilfst du zu neuer Kraft, lässt mich stark sein wie ein Stier, der seine Hörner emporreckt. Du überschüttest mich mit Ansehen und Ehre. Elberfelder Bibel sagt, aber du wirst mein Horn erhöhen wie das eines Büffels. Mit frischem Öl hast du mich überschüttet. Halleluja. Oder gute Nachricht, ist auch nicht schlecht. Du hast mir die Kraft des Wildstiers gegeben und mich mit Ehre und Freude überschüttet. Amen. Du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Mehr, Herr. Mehr, Herr, sagt man zu seinem Nachbarn. Mehr. Halt ihn mal an der Schulter oder fass ihn mal an der Schulter und sag, mehr, Herr. Mehr, Herr. Halleluja, frische Salbung, frisches Öl. Du salbst mich mit frischem Öl, du schenkst mir voll ein. Voll, voll, voll, voll, voll, voll, voll. Also du kannst gar nicht voll genug sein. Du schenkst mir voll ein. Nicht, du machst mir das Glas halb voll. Oder halb leer, wie manche sagen. Ja, manche sagen, es ist halb leer, manche sagen, es ist halb voll. Halb voll ist schon besser wie halb leer, aber ich sage dir, du solltest dich nicht zufrieden geben mit halb voll oder halb leer. Sondern Gott hat voll und zwar bis zum Überfluss. Amen. Du schenkst mir voll ein. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Nur Gutes, nur Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Mit anderen Worten, ich werde bleibende Frucht bringen. Ich werde nachhaltige Frucht bringen. Ich werde immer hervorbringen. Halleluja. Immer Frucht. Halleluja. Für alle, die es am Anfang nicht mitbekommen haben, das ist immer. Daher kommt Emerland. Halleluja. Wir sind hier im Emerland. Und Emers eine extrem nachhaltige Getreidesorte, Halleluja, mit Nährwert A, laut Packung. Robust, Halleluja, gesund, man nennt es übrigens auch Sommerdinkel, das Ganze, Sommerdinkel. Ja. Robust, gesund, langlebig, nichts für den schnellen Gewinn, sondern was für wirklich nachhaltige Frucht, Halleluja. Und dafür sind wir bestimmt. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, lasst uns mal zusammen aufstehen. Lasst uns zusammen beten. Halleluja. Gott möchte uns wirklich mit seinem Shalom sättigen heute Abend. Halleluja. Gott möchte dich an diesen Punkt des Shaloms führen. Gott möchte dich zuallererst an diesen Punkt führen, wo du dich entscheidest. Das ist das Erste, was wichtig ist, damit diese Güte des Vaters sich in dein Leben so richtig voll ergießen kann. Das Erste ist, dass du dich entscheidest, jeden Rest von Unglauben, dass Gott gut ist, aus deiner Seele rauszutun. Jeden Zweifel. Weißt du, diese Zweifel kommen ganz leicht in unser Leben. Die kommen schon als Kinder in unser Leben. Also wir erleben, dass irgendwie einer unserer Elternteile uns verlässt zum Beispiel oder irgendwie uns nicht beschützt oder irgendwie nicht für uns da ist oder was auch immer uns nicht die Liebe zeigt, für die wir eigentlich da gewesen oder die wir eigentlich gebraucht hätten. Und schon zweifelt unsere Seele und sagt, ist der Vater wirklich gut? Hat er wirklich die volle Sättigung für mich? Hat er wirklich das Beste für mich im Sinn? Und ihr Lieben, wir müssen diesen Unglauben, von dem Jesus sagt, dass es die Wurzel aller Sünde ist, wir müssen diesen Unglauben mit der Wurzel ausreißen aus unserer Seele. Diesen Unglauben, dass Gott nicht gut sein könnte, dass Gott nicht den besten Plan für unser Leben haben könnte, dass Gott nicht den perfekten Plan für dein Leben hat. Halleluja! Dieser Unglauben muss heute Abend gehen. Amen. Bist du da entschieden? Bist du da bereit? Halleluja. Wirklich dem den Laufpass zu geben, ich sag mal die Räumungsklage heute Abend zu geben, im Englischen heißt die Eviction, also die Ausweisung aus dem Wohnhaus oder aus der Wohnung, Halleluja, zu geben, dann mach dich bereit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns den Vater offenbarst. Du hast ihn offenbart vor 2000 Jahren. Du hast gesagt, du hast den Namen des Vaters offenbart, sein Wesen offenbart. Danke, Herr, dass du uns heute Abend das Wesen des Vaters ganz neu offenbart hast durch deinen Geist, Herr. Herr, nicht durch meine Schlauheit oder Weisheit, sondern durch deinen Geist, Heiliger Geist. Wir übergeben dir jetzt das Werk, Herr, der Überführung an unseren Herzen, Herr. Wir übergeben dir, Herr, jetzt das Werk der Veränderung an unseren Herzen, Herr, dass wirklich jede Verästelung unserer Seele frei wird von diesem Unglauben, frei wird von diesem Zweifel, dass Gott gut ist. Er ist Liebe, er ist selbstlose Liebe und deswegen ist er gut, Herr. Und Herr, wo wir Dinge erlebt haben, vielleicht in unserem Leben, die nicht so gut waren, im Äußeren oder im Sichtbaren oder einfach auch objektiv gesehen, nicht so gut waren, da halten wir trotzdem heute Abend fest, auch genau in diesen Situationen war deine Liebe dabei und du hast diese Situation mit eingeplant in deinen perfekten Plan für unser Leben. Du hast diesen Faden eingewoben in unseren Teppich, weil du ein perfektes Muster im Sinn hast, weil du einen perfekten Plan hast, Herr. Und wir treten ein durch Glauben in diesen perfekten Plan, Herr. Und wir lassen einfach all das hinter uns, was uns sagen will, ja, aber es hätte noch was Besseres gegeben oder es wäre aber besser so gewesen oder so, und dann sagen wir, okay, der war schuld oder jener war schuld oder am Ende Gott war schuld oder mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nein, das ist nicht ein Gebet für uns, weil Jesus wurde verlassen vom Vater für uns, sodass wir nie wieder sagen müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern du warst dabei, du warst immer dabei, du warst in jeder Situation dabei, du warst in jedem Punkt unseres Lebens dabei und wir sprechen dir heute Abend das Vertrauen aus. Halleluja. Wir sprechen dir das vollkommene Vertrauen aus. Vielleicht bist du hier heute Abend und vielleicht ist es so, dass du noch nie in deinem Leben wirklich eine bewusste, tiefgreifende Entscheidung getroffen hast. Wirklich zu sagen, Vater, ich vertraue dir zu 100%. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich sage, wie Jesus gesagt hat, Herr, nicht mein Wille geschehe mit meinem Leben, sondern dein Wille geschehe. Vielleicht hast du noch nie ganz bewusst wirklich dein Leben in dieser Entschiedenheit wirklich Gott hingegeben. Weißt du, Religion hält sich immer so um Gott herum auf und hat irgendwas mit Gott zu tun, aber kommt nie an diesen Punkt wirklich der Hingabe, wirklich an diesen Punkt, wo dein alter Mensch stirbt, an diesen Punkt des Kreuzes, wo du wirklich sagst, jawohl, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und somit hundertprozentiges Vertrauen, Tod dem Misstrauen. Tod im Misstrauen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Vielleicht bist du heute Abend hier oder vielleicht schaust du über Livestream zu. Ich weiß ganz sicher auch, welche über Livestream die zuschauen, bei denen es so geht. Du hast noch nie wirklich bewusst diese Entscheidung getroffen, wirklich zu sagen, jawohl, Gott, du bist gut und deswegen vertraue ich dir einfach zu 100% mein Leben an. Und wenn dich das betrifft, dann ist heute Abend dein Tag und es ist ein glorreicher Tag, weil heute Abend wird ein Durchbruch geschehen in deinem Leben. Ein Durchbruch der Liebe des Vaters, ein Durchbruch der Liebe Gottes und dein Leben wird nicht mehr das gleiche sein nach diesem Abend. Halleluja. Wenn du hier bist heute Abend, ich kann es nur bei denen sehen, die hier sind heute Abend, aber auch wenn du über Livestream zuschaust, bist du trotzdem mit dabei. Aber wenn du hier bist heute Abend, dann einfach ganz schnell, ich möchte mit dir und für dich beten. Dann gib einfach ein Zeichen, streck deine Hand aus und sag, ja, Vater, im Himmel, heute Abend möchte ich einfach diese Entscheidung festmachen, ein für alle Mal. Ich möchte meine Knie beugen vor dem Vater, von dem alle Vaterschaft ausgeht und ich möchte ihm mein hundertprozentiges Vertrauen aussprechen. Ich möchte sagen, jawohl, nicht mehr mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht, Vater. Halleluja, danke für all die Hände, die hochgegangen sind. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst auch die Hand heben, auch wenn ich es nicht sehe und du bist mit dabei. Halleluja, weil heute Abend möchte Gott es in deinem Leben festmachen. Heute Abend soll und wird einfach ein für alle Mal jeder Zweifel sterben. Heute Abend wird jede Reserviertheit sterben, jedes Misstrauen, jede teilweise Hingabe wird ersetzt werden durch die volle Hingabe an die Güte und Liebe des Vaters. Halleluja. Halleluja. Wenn du deine Hand gehoben hast, einfach ganz schnell, komm einfach aus den Reihen gerade raus und komm einfach hier nach vorne. Ich möchte einfach hier für euch beten. Ich möchte mit euch beten. Einfach kommt einfach ganz schnell nach vorne hier zum Altar. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Ja, komm einfach nach vorne. Komm einfach nach vorne. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Werk. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, Herr, für deinen Geist, Herr. Oh, dein Geist zieht uns, Herr. Dein Geist sehnt sich eifersüchtig. Ja, deswegen ziehst du. Deine eifersüchtige Liebe zieht uns, Herr, weil du möchtest einfach nicht so sehr wie diese ungetrübte, ungebrochene Gemeinschaft mit uns. Halleluja. Halleluja. Ist noch jemand da im Raum, der sagt, jawohl, ich weiß, ich muss eigentlich da auch, gehöre eigentlich auch da dazu. Ich möchte das jetzt festmachen vor Gott. Dann komm einfach noch nach vorne, komm einfach noch dazu. Gott wird dich heute Abend berühren, wenn du einfach in dieser Entschiedenheit zu ihm kommst. Schau einfach auf Jesus. Weißt du, er hat den Preis für dich bezahlt. Er ist durchgegangen. Er verlangt nichts von dir, wo er nicht selber dreimal so heftig wie du durchgegangen ist. Verstehst du? Er hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern der Wille des Vaters geschehe. Und er bringt dich heute Abend zum Vater. Er bringt dich heute Abend in die Liebe des Vaters. Halleluja. Ihr, die hier vorne seid, schließt einfach doch gerade mal jetzt eure Augen. Halleluja. Wer noch dazukommen möchte, du kannst noch dich dazustellen. Aber wir beten jetzt einfach zusammen ein Gebet. Wir machen das jetzt zusammen vor ihm fest. Und du schließt deine Augen und jeder, einfach auch der es im Raum mitbeten will, du kannst es einfach mitbeten. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst es mitbeten. Mach dich einfach eins jetzt mit diesem Gebet und sprich mir einfach laut nach, was ich dir laut vorspreche, einfach als dieses einfache Gebet zum Vater und sag einfach, Vater im Himmel, heute Abend erkenne ich mit meinem Herzen noch tiefer, dass du gut bist. Und ich entscheide mich, zu glauben, dass du gut bist. Nur gut bist. Dass du nur gute Gabe für mich hast. Dass alles, was du zulässt in meinem Leben, mir zum Besten dienen wird. Ich sage ab jedem Misstrauen, jedem Unglauben, jedem Zweifel an deiner Güte. Ich bitte dich um Vergebung, Vater, wo ich deine Liebe angezweifelt habe. Danke, dass du mich jetzt reinigst durch das Blut Jesu Christi. Und danke, Vater, dass du mich jetzt befähigst durch deinen Geist, dir mein Leben ganz hinzugeben. Vater, im Namen Jesus sage ich heute Abend vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, von heute ab soll nicht mehr mein Wille geschehen, sondern dein Wille in meinem Leben. Ich gebe dir mein Leben komplett hin. Übernimm es und bewirke du in meinem Leben, was du möchtest. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater, für jeden Einzelnen hier vorne, Herr. Danke, Vater, jetzt für diese Begegnung, Herr. Du sehnst dich eifersüchtig, Herr, nach dem Geist, den du in uns hast wohnen lassen. Du sehnst dich nach dieser ungebrochenen Beziehung. Und gerade jetzt wird sie hergestellt, Herr. Du nimmst es, die Hingabe unseres Lebens an, Herr. Und du überschüttest uns mit deiner Liebe gerade jetzt. Oh, danke, Vater. Du überschüttest uns mit deiner Liebe gerade jetzt. Oh, danke, Vater. Du überschüttest uns mit deiner Liebe gerade jetzt. Du flutest uns, Herr. Oh, danke, Vater. Dein Leben wird nicht mehr das gleiche sein. Oh, er überflutet dich mit seiner Liebe. Der Vater. Der Vater. Und er heilt dich. Er setzt dich frei von jedem Trauma der Vergangenheit. Gerade jetzt. Alles, was dieses Misstrauen, diese Angst ausgelöst hat, es muss jetzt weichen, es wird jetzt weggewaschen. In dieser Liebe des Vaters. Danke dafür, Herr. Danke dafür, Vater. Danke dafür, Vater. Danke, Herr. Danke für dein Werk, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Danke für das, was du tust hier vorne. Halleluja. Wenn ihr am Platz seid, dann betet einfach im Geist. Betet für die, die hier vorne sind. Schaut einfach auf Jesus. Halleluja. Weil das ist starke Wirksamkeit Gottes. Das ist starke Wirksamkeit der Liebe des Vaters. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Wirken, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass du die Verbindung gemacht hast, Herr. Danke, Herr, dass nichts und niemand sie mehr auflösen oder trennen kann, Herr. Nichts und niemand kann dich mehr trennen von seiner Liebe, die in Christus Jesus offenbart worden ist. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Übernimm gerade jetzt, Herr. Übernimm die Kontrolle über jeden Bereich ihres Lebens. Danke, Vater. Oh, mehr Heiliger Geist. Oh, er liebt dich. Oh, er liebt dich so, so sehr. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Wirken, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Jesus, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du hast es gesagt in Römer 12, Vers 2. Gebt eure Leiber als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer auf den Altar. Denn das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und ich danke dir, Herr, für dieses Leben, das auf deinem Altar liegt, Herr. Und Herr, so wie im Alten Testament das Opfer auf den Altar gelegt wurde und Feuer kam vom Himmel, Herr, so danke ich dir jetzt, Herr, für das Feuer deines Heiligen Geistes, Herr, in seinem Leben, Herr. Sei alles andere, Herr, alles Alte, alles, was nicht zu dir gehört hat, Herr, jetzt wegbrennt, Herr. Und ihn völlig frei und rein macht, Herr, für deine Herrlichkeit, Herr, für deine Liebe, für deine Fülle. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, oh, nimm sie an diesen Ort des Schaloms in dir, Herr. Halleluja. Schaut einfach auf Jesus, wenn du hier im Raum bist. Halleluja. Halleluja. Das Lob. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Das Lobpreisteam kann nach oben kommen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke, Vater, für die göttliche Übernahme gerade jetzt, Herr. In Jesu Namen. Gerade jetzt, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, für dieses Leben auf deinem Altar. So, das ist unser Leben. Unser Leben ist auf dem Altar Gottes. Unser Leben ist nicht vor dem Altar, sondern auf dem Altar, als ein lebendiges Opfer. Und da begegnet uns sein Feuer und da begegnet uns seine Liebe und erfüllt uns sein Heiliger Geist. Und erfüllt er uns mit Shalom. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Werk, Herr. Oh, lass sie nie mehr die gleiche sein, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Werk, Herr. Danke, Vater, für dein Werk, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Deine Gegenwart. Ja, wir lassen uns fallen in deine Gegenwart. In dir liegt an deiner Brust. Danke, Vater. Kann deinen Herzschlag spüren. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Ich berg mich tiefer in deiner Liebe. Danke, Vater. Lass mich fallen in deine Gegenwart. Tu dein Werk, ja. Ich ruhe dein Werk, in dir. Leg an deiner Brust. Tu dein Werk, ja. Kann dein Herzschlag spüren. Ja. Sein Herz wird dein Herz. Von allen Seiten umgehst du. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, dass du sie in deine Arme nimmst, gerade jetzt. Deine Liebe so sanft und so. Oh, ich sehe, wie er dich wirklich drückt und über dir jauchzt und sagt, ja, meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, dass du deine Liebe in ihre Hände legst, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater, für dein Werk, Herr. Danke, Vater. Füll ihn jetzt mit deiner Liebe. Füll ihn jetzt. Deine Gegenwart. Oh, füll den Vater. Jesus. Ich ruhe in dir. Leg Halleluja. In ja, jetzt. Du brauchst nicht beten, einfach nur empfangen. Ja, danke, Vater. Übernimm ihn, Vater. Übernimm ihn, Vater, mit deiner Liebe. Oh, der Gewissheit, dass du gut bist. Oh, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke für dein Werk, Herr. Halleluja. Ihr anderen im Raum, betet einfach mit Jesus an. Ne? Betet einfach mit Jesus an. Wir sind in seiner Gegenwart. Wir sind in der Gegenwart der Liebe des Vaters. Halleluja. Halleluja. Betet den Vater an. Vater-Tochter-Begegnung, Herr. Tiefe Gewissheit setze ich vor. Tiefe Gewissheit. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Nimm sie mit dir. Zweifel mehr. Keine Unsicherheit mehr. gelebt vom Vater. Gelebt vom Vater. Danke, Jesus. Wir sind im Raum der Liebe des Vaters. Wir sind in so einer Klarheit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja. Wenn du hier vorne bist, vielleicht bist du zum ersten Mal hier nach vorne gekommen. Überhaupt in deinem Leben bei so einem Aufruf nach vorne gekommen. Und das sind ganz liebe Mitarbeiter hinter euch auch jetzt, die noch bereit sind, auch noch weiter mit euch zu beten. Ihr dürft einfach bleiben, wo ihr seid, ist alles in Ordnung. Aber wenn du einfach möchtest, dass jemand einfach noch weiter für dich betet und auch wenn du unser kleines Willkommensgeschenk in der Familie Gottes noch nicht bekommen hast, dann dreh dich einfach mal gerade um und schau einfach zu den Mitarbeitern hinter dir, die dir einfach gerade jetzt noch was weitergeben. Halleluja. Können wir noch ein paar Mitarbeiter haben, die einfach noch was austeilen? Okay, Halleluja, danke Jesus. Und dann könnt ihr einfach auch noch weiter Gebet empfangen. Könnt ihr auch, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch mit ihnen in den Nebenraum gehen, wie es für euch richtig ist. Wir sind in seiner Gegenwart. Lasst uns alle mal, alle die im Raum sind, lasst uns mal alle aufstehen und lasst uns unsere Hände erheben zum Herrn. Und lasst uns ihn anbeten. Oh, lasst uns ihn anbeten. Ich spüre diesen Wind des Geistes, der überall, ja, sing ruhig weiter, mit dieser Wind des Geistes, wirklich die Vaterliebe in das Herz von jedem Einzelnen von uns hineinweht. Oh, da ist eine Tiefe in seiner Vaterliebe. Oh, da ist eine Tiefe in seiner Vaterliebe. Was ich gerade für Sie hier vorne gesehen habe, auch, glaube ich, tut er noch bei einigen anderen, und zwar, dass er wirklich in deinem Leben verkorkste oder die Folgen von verkorkster Vaterschaft wie mit einem Schwamm einfach wegwischt und auslöscht, rausnimmt über deiner Seele. Halleluja, wie wenn es nie gewesen wäre. Und er lässt dich ab heute wirklich echte Vaterschaft in ihm entdecken. Er lässt dich seine Vaterliebe entdecken ab heute wie nie zuvor. empfang das einfach gerade jetzt. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Erwisch das weg, was da drüber lag. Erwisch das weg. Wo du bist, wo du stehst, er macht es, der Heilige Geist macht es. Schau einfach auf ihn. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, du bist seine geliebte Tochter. An dir hat er Gefallen gefunden. Oh, danke, Vater. Oh, du bist seine geliebte Tochter. Er schweigt über dich in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubel. Oh, danke, Vater. Oh, Halleluja. Er freut sich über dich mit Fröhlichkeit. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, ich glaube, dass der Heilige Geist sich jetzt gleich noch mächtig ausgießen will auf jeden Einzelnen, der das möchte. Und ich möchte dir wirklich empfehlen, einfach dir dienen zu lassen, weil das ist auch eine wichtige Sache. Also in dieser Ausgießung des Geistes reinigt er uns auch von jeder Form von Stolz. Also sich nicht dienen zu lassen, ist eine Form von Stolz. Er reinigt uns davon. Halleluja. Und deswegen, ich empfehle dir, dir dienen zu lassen heute Abend. Wir haben unser Heilungsteam, unser Leiterteam, unser Gebetsteam. Und wir werden einfach mit dem Heiligen Geist fließen und die Vaterliebe Gottes gießt sich aus.